Das Präsidium der Obersten Volksversammlung der TVRK veröffentlichte jüngst den Erlass Nummer 1516. Laut dem Erlass wird anlässlich des Tages des Leuchtenden Sterns Lim Jong-hwan, Choi Yong-dok, Lee Yun-gil und Ho Song-gil, die mit unwandelbarer Treue zur Partei und zum Staatsführer und hohem Verantwortungsbewusstsein für ihre revolutionären Pflichten durch geschickte organisatorisch-politische Arbeit und eigene Beispiele die Massen zur Durchsetzung der von ehemaligen Staatsführern hinterlassenen Hinweise und zur Verteidigung der Parteipolitik kräftig aufgerüttelt und zum Aufbau des starken sozialistischen Staates aktiv beigetragen haben, der Kim Jong-il-Orden verliehen.